Chochma, Weisheit. So begreifst du schon deine Hand, die geeignet ist, die Wörter zu halten. Moment. Ich will noch mit. Na, gerade noch Glück gehabt. Ja, danke. Liebe Zeit, in welches Stockwerk will ich dich jetzt? Wohin möchten Sie denn? Moment, was steht auf meinem Zettel? DPC-Vorstand, Außenberatung. Ja, das ist... 22. 22? An der Information sagt sie bei mir. Oh, Moment. Außenberatung. Es könnte eins drüber oder drunter sein. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Also einfach mal 23. Wenn nicht, bisschen Treppe schadet auch nicht viel. Aber wieso? Sind Sie etwa vom DPC? Ach, keine Spur. Aber ich kenne mich schon ziemlich aus in dem Bunker. Jetzt habe ich die Mappe liegen lassen, unten bei der Information. Aber fahren wir erstmal zu Ihnen. Wohin? Ich habe schon längst gedrückt. Und der Lift fährt auch bereits, mein Herr. Das ist wieder mal so ein Tag. Rauf, wieder runter, wieder rauf. Tretmühle in Excelsis, Mahlzeit. Excelsis? Was ist das? Ach Quatsch, nur so. Wenn du die Frage gestellt hast und keine Antwort erhältst, wie erklärst du dir das? Indem ich frage, Arben. Du wiederholst deine Frage. Ja. Und erhältst keine Antwort. Ist das nicht dumm? Ich kann sie anders stellen. Wie? Ich kann fragen, ob ich die Frage nicht stellen soll. Und erhältst keine Antwort. Immer hinein ins Dunkel. Warum wohl? Warum kommt die Antwort nicht? Jerob. Weil ich noch nicht gelernt habe, die richtige Frage zu stellen. Jede Frage ist eine richtige Frage. Der Grund wird ein anderer sein. Weil ich die Frage nicht richtig gestellt habe. Du hast es gesagt, aber ich bin so dumm dazu. Wahrscheinlich sollte ich überhaupt keine Frage stellen. Du musst fragen. Du kannst gar nichts anderes tun, als zu fragen. Denn es gibt für uns alle nur diese eine Möglichkeit. Immer und immer wieder zu fragen. Ohne dass eine Antwort kommt. Denn es gibt keine Antwort. Sag ihm, er soll die Kerze anzünden. Es gibt nur eine einzige Frage, die alle Fragen in sich birgt. Aber es gibt nicht eine einzige Antwort darauf. Nicht für den, der sie wissen will. Das ist der Grund. Das Wissen wollen, um zu wissen. Denn Antworten gibt es unendlich viele, von denen keine endgültig gewusst werden kann. Die verstecken sich vor sich selbst in der Dunkelheit, um vor der eigenen Rede nicht zu erschrecken. Sag ihm, er soll die Kerze anzünden. Sage mir erst einmal, Jerob, ob du die Dunkelheit wahrnimmst. Was siehst du, wenn du die Dunkelheit siehst? Nichts. Ich sehe nichts. Auch so eine Antwort, die keine ist, weil die Frage keinen Grund hat. Nicht einen einzigen. Du siehst nichts. Wie sieht es aus? Nichts. Es sieht nicht aus, Arban. Endlich. Allmählich findet der Topf von selbst sein Loch. Es sieht nicht aus. Dann lügst du also, wenn du behauptest, du siehst das Dunkel. Denn was gesehen wird, sieht nach etwas aus. Ich kann, wie jeder andere auch, im Dunkel nichts sehen. Warum quälst du mich mit solchen Dingen, Arban? Ist es, weil ich mich als dein Schüler nicht wehren kann? Jetzt trennt er das Dünne vom Dicken. Wer nicht sieht, ist blind. Zünde die Kerze an. Wer aber nichts zu sehen vermag und nichts zu hören und nichts zu fühlen, der hätte die Grenze des Wahrnehmbaren bereits überschritten. Er wäre einer von denen, die gefragt werden könnten, weil sie wüssten und wissen müssten. Denn alles, was ist und wahrgenommen wird, entsteht aus dem Nichts. Und bläht sich auf und fliegt davon. Warum brennt sie noch nicht? Ich suche mein Feuerzeug. Moment. Bina. Vernunft. So begreifst du schon von deiner Hand, was geeignet war, die Wörter zu halten, die an ihr haften. Kommen wir also auf den Punkt, meine Herrschaften, den wir, wenn ich mich richtig verstanden habe, benötigen, um unsere Linie anbringen zu können, von der wir so nassforsch behaupten, wir hätten sie Standepede. Sobald wir den Punkt, nennen wir ihn Ausgangspunkt oder Standpunkt oder auch nur in schlichter Einfalt der Mathematiker den Punkt A als gegeben setzen. Tja, Herrschaften, den Mathematikern hat das seit, sagen wir, Thales oder Pythagoras bislang keine Schwierigkeiten bereitet, einen Punkt A als gegeben zu benutzen. Aber für uns übrige Sterbliche sieht es möglicherweise doch etwas anders aus. Wer gibt uns denn diesen Punkt? Das ist die Frage. Wir uns etwa selbst? Wie denn? Die bloße Behauptung seiner Gegebenheit reicht nicht hin. Ich gebe jedem von Ihnen mein ganzes Jahressalär, der mich in die Lage versetzt, den Punkt A in den leeren Raum zu denken. Es bedarf also eines zusätzlichen, eines in die Leere gedachten, respektive denkbaren, um den benötigten Punkt überhaupt denken zu können. Es bedarf eines leeren Raums im Raum oder im Nichts. Wer besorgt uns das? Bitte sehr, ich verweise nochmals auf mein Angebot. Mit anderen Worten, falls uns Worte hierbei weiterhelfen, der Punkt muss in die Welt, unsere Welt natürlich eingebracht, muss sichtbar gemacht werden, um gegeben zu sein, als Gabe, als Zugabe an unser Denken. Ein Vorgang von offenbar unendlicher Schwierigkeit für uns gewöhnliche Sterbliche, die wir weder das Unendliche konkretisieren, noch im Unendlichen denken können. Es sei denn, wir wären bereits alle Maschinen, die, wie es den Anschein hat, unbedenklicher mit diesem Thema umzugehen verstehen. Was ist denn nun? Nichts. Er rührt sich nicht mehr. Also jetzt trifft mich der Schlag. Tausendmal bin ich mit dem Ding gefahren. Also was gibt's doch nicht? Irgendwie sind wir hier genau zwischen 20 und 21. Aber drücken nützt nichts. Der Kerl streikt. Ausgerechnet. Ich habe Termin. Oh, ich war eh schon zu spät. Die warten schon. Wie spät ist es denn? Irgendwas gegen 10 oder so. Der feine Mann schleppt keine Uhren mehr rum. Strom ist noch da, sonst wäre hier kein Licht mehr. Mal warten. Warten ist gut. Gibt's keinen Alarmknopf? Drück ich schon dauernd. Die melden sich schon. Von selbst. Man denkt, sowas passiert nur in der Fantasie. Ich find's einfach lächerlich. Wahrscheinlich irgendwas durchgeknallt. In der Mechanik, meine ich. Ich verstehe absolut nichts davon. Ich könnte platzen vor Wut. Ausgerechnet heute. Schicksal, das heißt Technik. An ihr hängt doch unser ganzes Glück und Unglück. Gerade mal die Fantasie hat da noch so ein bisschen Spielraum. Aber die hilft uns jetzt auch nicht weiter. Hey, da tut sich was. Fragt sich nur was. Boah, kein Licht mehr. Jetzt ist alles im Eimer. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Nicht mal eine Notbeleuchtung. Sehen Sie doch. Dunkelheit pur. Also was ist das denn für ein Vehikel? Kommt mir vor wie in der Steinzeit. Immerhin keine allzu alltägliche Erfahrung. Jetzt nicht nervös werden. Sie machen mir Spaß. Hallo! Wir hängen hier fest! Hallo! Ist da jemand? Das hat keinen Zweck. Selbst wenn da einer wäre. Was soll er machen? Und wir? Wir drehen Däumchen, wie? Hallo! Zünde die Kerze an. Ich habe sie angezündet, Arban. Sie brennt. Die ganze Zeit schon. Die ganze. Die ganze Zeit schon brennt sie. Bist du sicher, dass es die ganze Zeit ist, wie sie schon brennt? Ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Sie brennt schon, seitdem ich sie angezündet habe. Und warte. Du wartest? Worauf? Dass es weitergeht. Du wartest die ganze Zeit ab, dass sie weitergeht. Und? Tut sie es? Geht sie weiter? Ich habe gewartet, dass ihr etwas sagt. Dass ihr sprecht. Dann besteht die Zeit aus Worten. Ist es so? Nein. Oder vielleicht war es so, als ich gewartet habe. Was war, ist keine Zeit mehr. Zeit ist nur jetzt. Und jetzt ist immer schon vorbei. Was siehst du jetzt, nachdem du die Kerze angezündet hast? Ich sehe alles. Alles? Ich sehe euch. Ich sehe die Frau. Das Zimmer. Weiter. Ich weiß nicht, Arban, was ich noch sagen soll. Ich habe Angst vor diesen Fragen. Du hast Angst vor der Zeit. Sie reden. Wie Blinde reden, so reden sie. Blind in der Finsternis. Blind in der Helligkeit. Als gäbe es nichts anderes. Nichts, was zu sehen wäre. Zu sagen wäre. So geht es vom Morgen zum Abend, von der Nacht in den Tag. Und niemand hört sie. Nur sie selbst hören sich reden und reden und reden. Wir sind also gar nicht fähig, auch nur ein einziges Wort, nicht einmal einen Laut zu bilden, der nicht an ein Gegebenes anknüpft. das wir von selbst aus unserem eigenen Denken vorzugeben vermöchten. Das heißt aber auch, wir sind unfähig, unseren Punkt A oder jeden beliebig anderen in eine totale Finsternis oder, was das Gleiche wäre, in eine totale Helligkeit einzubringen. Womit wir uns abzufinden haben, wenn wir die Grenzen unserer Fähigkeit einzusehen gelernt haben. Welche Einsicht uns nahezu unübersteigbare Schwierigkeiten zu bereiten scheint, da uns der Sinn dafür fehlt oder verkümmert ist, diese Grenze zu sehen. Wie es aussieht? Ich sehe keinen Finger vor meinen Augen. Jedenfalls kann es noch eine Zeit lang dauern. Sie haben also hinreichend Gelegenheit, Ihre Fantasie walten zu lassen. Ich habe andere Sorgen. Mir ist ein Geschäft geplatzt. Ein ziemlich dicker Hund, falls Sie verstehen, was ich meine. Und ich hock hier herum wie ein Vollidiot. Und möchten bedauert werden. Bemühen Sie sich nicht. Ich würde es gerne tun, aber wissen Sie, die Zusammenhänge, und wären sie noch so unscheinbar, sie sind plötzlich wie abgeschnitten. Ich bin noch durchaus in der Lage, mich selbst zu trösten. Es ist... Jede Handlung, ob sie verbal oder sonst wie geäußert wird... Schweigen Sie einfach! Selbst das, was im Hellen Konvention ist, scheint sich in der Dunkelheit allmählich zu verabschieden. Wovon reden Sie? Von der Heuchelei, mit der üblicherweise im Hellen das Gesicht gewahrt wird? Oh, ich hätte große Lust, jetzt ebenfalls nur noch pampig zu reagieren. Tun Sie es! Vielleicht reagiert der Lift dann endlich auch! Gdula. Größe. Wo es wann schon verfehlt, ist den Ort nicht zu wechseln, wenn du gegangen bist, weil die Mitte der Rand ist. Die Flamme. Ich sehe sie, Arban. Was siehst du? Das weiße Licht, das aufsteigt. Sieh genau hin. Ist es nur weiß, das Licht der Flamme? Unter der Weiße ist schwarz oder blau oder rot. Das Weiße des Lichts also über das Schwärze. Das Helle erscheint aus dem Dunkel. Das Ganze die Flamme. Die Flamme ist also gebildet aus schwarzem, aus dunklem und weißem Licht. Das Weiße, Leuchtende und Erhellende, nährt sich aus dem Dunklen, das seine Kraft aus dem Stoff unter sich hervorholt, den das Weiße erhält. Was erhält? Was ist dieser Stoff? Hunger, Leid, Elend, Tod. Die Welt. Das Wunder ihrer Erschaffung. Immer aufs Neue. Mit jeder Entzündung. Fäule, Verwüstung, Zerfleischung, Krieg. Wenn die Welt, unsere Welt, die nur eine unter den unendlich vielen Welten in der Unendlichkeit ist, einen Anfang hat, dann beginnt er mit der Erschaffung des Lichts. Es wird Zeit, ich habe meinen Wagen falsch geparkt. Verderbnis, Verfall, Vertreibung. Ich muss gehen. Entschuldige, Arban. Der uns Verborgene schafft aus der Verborgenheit seines Gedankens die Welt durch das Licht Siehst du das? Ich bekomme sonst Schwierigkeiten mit der Polizei. Verstehst du das, Arban? Erkennst du aus dieser winzigen Flamme der ärmlichen Kerze die unermessliche Größe seines Gedankens? Wie sollte ich, Arban, ich, der die Meister nicht kennt und der nichts weiß? Nichts, das ist alles. Und aus diesem einen Gedanken, der nur einer ist, von unendlich vielen, die allesamt von niemand erkannt und gewusst werden, erschafft der Verborgene unsere Welt. Vergessen. Siehst du das? Herob. Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät. Manchmal ist mein Tag wirklich zum Kotzen. Hör ich doch bloß heute nicht. Scheiße. Was haben Sie eigentlich? Glauben Sie, damit ändern Sie was? Ja, gut, ich weiß es. In solchen Situationen stößt einem allerdings manches auf. Ihnen etwa nicht? Demnach scheinen Sie häufiger in Aufzügen zu fahren, die stecken bleiben. Wenn ich mir vorstelle, draußen ist heller Tag, alles ganz normal. Und ich bin plötzlich abgeschnitten von allem. Noch nie im Gefängnis gewesen? Oder so ähnlich? Oder ähnlich. Was soll da ähnlich sein? Ähnlich wie Gefängnis. Oh, da kann ich mir in einem normalen Alltag, von dem Sie sich abgeschnitten fühlen, eine ganze Menge von Situationen vorstellen. Na schön, mir fehlt da wahrscheinlich die Fantasie. Für Sie ist das wahrscheinlich so eine Art Rückwurf in den Mutterleib. Haben Sie noch sowas auf Lager? Hier befinden Sie sich doch offenbar genauso unfreiwillig wie dort, bei Ihrem ersten Aufenthalt am Tropf der Nabelschnur. Naja, jetzt kommt ja auch noch Metaphysik rein. Himmelarsch! Übrigens, ganz typisch Mann, diese Haltung. Die panische Furcht vorm Verlust seiner Normalität geht so durch die ganze erlauchte Geschichte der Menschheit, wenn Sie mal ein bisschen genauer drauf sehen. Auch im Dunkeln. Wenn ich mich richtig erinnere, sind Sie es gewesen, die vor Wut fast geplatzt wäre, weil ein Termin sich in 0, nichts auflöste. Richtig. Aber das ist längst vergessen, mein Herr. Aber jetzt? Was geht jetzt in Ihnen vor? Entschuldigung. Die Frage steht mir nicht zu, aber in der totalen Finsternis stellt sich so eine Frage augenscheinlich leichter als sonst. Weil der Augenschein in der Finsternis keine Kraft hat zu täuschen. Wissen Sie, in meinem Land erzählt man sich von einem Mann, der gesagt haben soll, die Welt, die ich hier zwischen Daumen und Zeigefinger festhalte, sie ist nicht größer als ein Reiskorn. Als ein Reiskorn? Die ganze Welt? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es sich in der Dunkelheit wirklich vorstellen können. Was macht es schon, sagte der Mann, wenn ich sie wegwerfe? Wenn ihr sie vermissen solltet, dann müsst ihr sie suchen gehen. Sie sind also Japanerin. Ist Ihnen das entgangen? Leider habe ich versäumt, darauf zu achten, als die Situation noch normal zu sein schien. Entschuldigen Sie. Ich bitte Sie. Die Normalität verlangt ihren Preis. Jeder beachtet vor allem erst einmal sich selbst. Darf man wissen, wer der Herr war, der die Welt auf die Größe eines Reiskorns schrumpfen ließ? Auch ein Japaner? Vielleicht. Irgendein Mönch wohl, der durch diese Welt strolchte. Was tut schon der Name dabei? Eigentlich hätte ich mich längst vorstellen sollen, aber in dieser Lage kommt mir das nahezu schon absurd vor. Niemand zwingt Sie dazu. So ganz ohne Gesicht wird das irgendwie komisch. Es sei denn, man wäre Mönch. Dann? Was dann? Nichts. Nur so. Vielleicht werden Sie einer. Was? Mönch. Ich kann mich bremsen. Kaum. Gebremst hat Sie vorerst nur der Lift. Nehmen Sie es als Anregung. Regt Sie das hier etwa dazu an, Nonne zu werden? Woher wollen Sie in dieser Finsternis wissen, ob ich nicht eine bin? Stärke. Denn gleich welche Wand es sein mag, sie hat das Gespür für die Richtung der Herrichtung und der Hinrichtung rund um die Uhr. Ja, als ständige Gäste der Deponie wissen Sie es so gut wie ich selbst. Das Areal hat im Lauf der Zeit auch wenn er vortäuscht, sich gerne von ihresgleichen unterhalten zu lassen. Ich war gekommen, so wie ich sollte. Wenn auch verspätet, nicht als es dunkel wurde, sondern als es schon dunkel war. Ich habe die Fragen beantwortet, so gut ich es wusste. Ich habe mit meinem Feuerzeug die Kerze entzündet. Jetzt wird draußen Tag und mein Fahrzeug steht im Parkverbot. Immer noch. Oder auch nicht mehr. Ihre Schatten an der Wand sind verblasst und Sie glauben noch immer, Sie können mit ihnen die Zeit vertreiben. Ich weiß wohl, was ich gelernt habe, ohne zu wissen, dass ich es schon wusste. Dass das Verborgene ist und nicht ist. Und dass er der war, der er sein wird. Darf ich gehen? Sie dreschen leeres Stroh und essen sich satt daran. Auch weiß ich, es heißt, er, der sich als der Verborgene im Verborgenen hält und keinen Namen hat, ist das Denken und das Gedachte. Er ist der Erkennende des Erkennens und die Erkenntnis. Denn es wird nicht etwas sein, das nicht schon war. Wahrscheinlich ist es schon längst zu spät, Sie haben es abgeschleppt. Damit aus nichts, in nichts hinein etwas sein kann, von dem ich glauben kann, es ist, muss ein unerkennbar erkanntes, ein unsichtbar winziger Punkt gedacht sein, aus dem das Licht, die Welt, hervorbricht, um sich zu verbreiten. Und die Strafe kann ich nicht zahlen. Und jammern wieder drauf los, wenn Sie merken, dass es nur Luft ist, die im Leib rumort. Sie werden mich wieder verhaften und in den Knast stecken. Alles in allem ein nicht sichtbarer, unerkennbarer Punkt. Darf ich bleiben, Arban? Dieses eine Mal nur, ich verspreche es. Auch heute habe ich meine Angst nicht verloren. Immerhin. Nicht nur Licht, sogar Gedudel. Fortschritt. Fast schon wie in der Bar, in die ich Sie gleich entführen werde, sobald diese Runde hier überstanden sein wird. Sie sind sehr gutgläubig, merke ich. Ein Klacks Bar-Tam-Tam reicht schon aus und Sie sind im achten Himmel. Übrigens jetzt bei Licht. Mein Name ist Kim. Ah, Koreaner. Sehen Sie, als Kompliment für Sie ein bisschen Asien. Jetzt, da das Spiel sich dem Ende nähert. Und Sie? Gut, dann bin ich Lissy. Bei Licht kann wieder gelogen werden. Haben Sie nicht auch den Wunsch, Lissy, nachdem dieser Tag ohnehin dank der Macht des menschlichen Fortschritts aus dem Terminkalender radiert worden ist, den neuen ein wenig hoffnungsvoller zu beginnen? Ich habe keine Ahnung, wohin Ihre Fantasie Sie treibt. Der Japaner kennt ein Sprichwort, das sagt, mache nicht etwas, woran etwas ist, zu etwas, woran nichts ist. Mir scheint, das ist genug. Haben Sie eine Uhr? Entschuldigung, aber der feine Mann benötigt sie für gewöhnlich nicht mehr. Ach ja, das sagte ich schon. Ich denke, die Zeit vergeht auch so. Dann hoffen wir weiter, dass sie dem Ende zugeht. Was halten Sie davon, wenn wir die Ungewissheit der Langeweile ein wenig mit Tanzen vertreiben? Wenn Sie hoffen, dadurch Gewissheit zu erlangen? Bitteschön. Netzach. Sieg. Während Sie auf dem Divan liegen, sehen Sie draußen das mit oder ohne Zucker. Das Glücksrad wird gedreht und dreimal wird gewonnen! Herrschaften, wer wird es noch wagen, an seinem Glück vorbeizugehen, ohne es überhaupt bemerkt zu haben? Mama, da oben! Was denn schon wieder? Komm jetzt weiter. Der Mann in der Luft, da oben! Ein Seiltänzer, ja! Kleckert, siehst du das nicht weiter jetzt? Ich will das sehen, Mama, wenn er runterfällt, Mama. Der fällt nicht. Ein Seiltänzer fällt nicht von seinem Seil. Guck du lieber auf dein Eis da. Und wenn doch, Mama, er wackelt schon. Sieh doch, wie er wackelt. Du kommst jetzt weiter. Ich will das sehen. Nein, lass mich. Sehen wir es. Das Kind... Sie alle. Sie glotzen nur rauf. Sie warten nur, dass ich stürze. Ganz klar. Nur das Kind spricht es aus. Zeigt die Enttäuschung, wenn's wieder mal nicht passiert ist. Ihr Pech. Jetzt, Damen und Herren, was ist jetzt? Könnten Sie beschreiben, was jetzt ist? Sehen Sie hin, sehen Sie ganz genau. Das bedeutet doch wohl, sehr Verehrte, dass jetzt die Bezeichnung für Gegenwart ist. Unter anderem sagen wir einfach, der Seiltänzer ist die Zeit. Also sehen Sie noch einmal hin und sehen Sie zu. Jetzt und jetzt und jetzt. Gegenwart ist der Punkt, der unvorstellbar unmessbare Zeitpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wollten Sie ihn als Gegenwart festhalten, das heißt, beschreiben, würden Sie schon lügen. Die Beschreibung des Jetzt, seine wie auch immer geartete Darstellung, wäre seine Fixation, also seine Vernichtung, sein Absturz. Um die Gegenwart zu leben, zu erleben, ist es notwendig, das Jetzt fortwährend zu kreieren. Damen und Herren, Sie haben vor sich das einzigartige Bild der Kreativität. Eine Mark für den Seiltänzer, bitte schön. Für die herrliche Show der mutigen Seiltänzer. In 25 Meter Höhe. Eine Mark für den Seiltänzer, bitte schön. Für die herrliche Show der Jetzt ist endgültig Schluss. Sieh dir das an, wie du aussiehst. Vielleicht der andere, Mama. Da kommt noch einer. Vielleicht fällt der runter. Mama, warte doch. Bitte, bitte. Mama. Hod. Majestät. Hier. Da. Dort. Gedeckter Tisch. Das ist ja widerlich. Absurd. Meine Herren, jetzt haben Sie sich bitte nicht so. Alle Sümpfe der Welt stoßen Gifte und Gase aus. Das ist nun mal der Gang der Verwesung. Aber wenn Sie als Architekten nach neuen Gründen suchen, dann muss man nicht erst an Ihre vielen Vorgänger erinnern müssen, die sich über die Ihnen gebotenen Unmöglichkeiten mit Elan und oft auch mit Eleganz hinweggesetzt haben. Treten Sie ungeniert näher. Aber Sümpfe, bei aller Bereitschaft zur Konzession, Verehrteste, um überhaupt bauen zu können, brauchen wir neben gutem Willen zunächst einmal festen Grund. Eine Absurdität. Finstere Dummheit. Geradezu lächerlich darauf hinweisen zu müssen. Lächerlich scheint mir eher zu sein, wenn sich der Architekt immer wieder zum Opfer seines eigenen Hirngespinstes macht und glaubt, er könne mit seinen Werken die Ewigkeit überwinden. Auch die auf festesten Gründen errichteten Bauwerke haben bislang die Zeit noch nicht überdauern können. Das gescheiterte Unternehmen des babylonischen Turms mag sie daran erinnern, dass die Suggestion, dem Verfall entgegenwirken zu können, keine Chance hat. Wir sind nicht hier, um uns alte Geschichten erzählen zu lassen. Reden wir Klartext. Das verfügbare Bauland auf diesem Globus ist verausgabt. Wir sind auf der Suche nach letzten verbliebenen Lücken, verwendbar als Bauland. Ich sage Land, Verehrteste, wenn Sie das Wort beim Namen nehmen. Erde. Das, was Sie uns hier zu bieten haben, hat mit Erde nichts mehr zu tun. Allenfalls gleicht es jenem Inferno, dass sich ein gewisser Dante einst seiner Fantasie entrang. Vielleicht, um mit seiner Komödie den Schöpfer solcher Höllen ein wenig lächeln zu machen. Uns aber vergeht hier das Lachen. Jetzt retten Sie sich in alte Geschichten, mein Herr. Gut. Auch wenn Sie dieses Terrain nicht mehr Erde nennen mögen, dann ist es aber immer noch das, was man aus dieser Erde gemacht hat. Und da Sie anderes kaum noch zu finden wissen, stellt sich Ihre Aufgabe eben anders. Auch Rom wurde einmal auf Sümpfen gebaut. Nicht vom Dioxin durchseuchten. Ein erheblicher Unterschied allerdings. Die Zeiten haben sich ebenfalls erheblich geändert. In allen Dingen. Ich vermute, Sie haben kaum noch die Wahl. Also, up to you, meine Herren. Yesod, Urgrund. Das Bild überhören, den Turm übergehen, das bedroht den Aufstieg ins Tal. Wenn du es wissen willst, ich bin Chefin des Bordells im obersten Stockwerk dieses Gebäudes. Du tanzt miserabel, Kim. Machen wir dann praktisch. Du lügst mir ein bisschen zu steil. Weil du nicht tanzen kannst, fehlt dir der Sinn für Wahrheit. Tanz ist die aller Worte entkleidete, nackte Sprache der Lüge, Lissy. Und du? Was treibst du? Nichts. Oder wenn wir uns schon die Zeit mit Lügen vertreiben... Mit Tanzen. Dann bin ich Mörder. Nicht schlecht. Mörder. Das kann von der Wahrheit nicht weit entfernt sein, wenn sie sich auch etwas plump vor die Wirklichkeit schiebt. Kein guter Einfall, Kim. Warum hörst du auf? Ich will nur wissen, ob mein Gefühl mich täuscht. Lass mich los. Was ist denn? Was haben Sie? Nein. Ich... Bewegen Sie sich jetzt lieber nicht. Ich glaubte einen Moment, wir fahren. Zu blöd. Sie können die Pistole in Ihre Handtasche zurückstecken. Gut. Tanzen wir weiter? Malchut. Reich. Was. Genügt keine Hand voll Stroh, um sich zu wärmen, bitte sehr. Dann Mahlzeit. Die Namen, die Sie sich machen, sind Ihr Besitz, für den Sie töten. Ihr Leben ist Morden. Was ist mit dem, der weder geht noch bleibt, Arban? Sie bauen sich Brücken. Ohne Ufer. Jetzt war ich doch immer schon nicht mehr, der ich sein werde. Aber wer stellt dann an wen noch die Frage? Ich habe gelernt, dass die Angst keinen Grund hat. Jedes Mal wieder. Und reden Sie weiter. Sie wiederholen die Wahrheit im Falschen. Seit Korach verschluckt, erschlund die Rotte. Das Licht löscht die Angst in die Dunkelheit seines Glanzes. Er schweigt. Es fehlen, je mehr sie reden, die Wörter. Es gibt keine Fragen. Die Antwort war schon gegeben, bevor es begann. Hallo? Lass nur. Warum brennt die Kerze noch immer? Nach allem. Als wäre die Dunkelheit nie in meinem Haus gewesen. Ich frage. Ich habe die Frage noch nicht verstanden, Arban. Obwohl ich die Antwort schon weiß. Schon gut. Schon gut. Du musst fragen, denn